haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hören Die letzte Fahrt. Ich stand am Fenster meines Büros. Der Verkehr draußen interessierte mich nicht sonderlich. Es hat schon sein Gutes, wenn man im ersten Stock wohnt und arbeitet, vor allem dann, wenn man diesen ersten Stock zwischenzeitlich durch das Fenster verlässt. Mein letzter Fall hätte beinahe mit meinem Ableben geendet, so aber brach ich mir nur alle 10 Finger beim Versuch, den Aufprall auf dem Asphalt mit einer eleganten Liegestütze zu bremsen. Die Vorsehung hatte es wieder mal gut mit mir gemeint. Denn als Konzertpianist wäre ich in dieser Situation ziemlich aufgeschmissen gewesen. Als Privatdetektiv hat man immerhin noch seinen Kopf und 2 müde Beine. Diese führten mich zu einer Dame namens Frieda Engel. Sie wohnte in einer dieser schmucken Villen, bei denen der Zufahrtsweg länger ist als der langweiligste Sonntagsspaziergang. Ich klingelte. Eine junge Frau erschien. Sind Sie Frau Frieda Engel? Ich nix verstehen. Ich nix kaufen, ich nix wollen, Asyl. Sehe ich denn etwa aus wie dieser Arbenz? Ich nix gestohlen, ich nix nehmen Drogen, ich nix haben gegen Arme. Ist ja schon gut, ich komme nicht von der Einbürgerungsbehörde. Mein Name ist Philip Maloney, ich bin Privatdetektiv. Ich nix untreu, ich nix haben ermordet, ich nix wollen gestehen. Und ich nix wollen von dir, verstanden? Und weshalb haben Sie das nicht gleich gesagt? Glauben Sie etwa, ich hätte nichts anderes zu tun, als hier blöd herumzustehen und mehrere Gipshände anzusehen? Das hat man davon, wenn man versucht, auf andere Menschen einzugehen. Hätte ich meine Finger zur Verfügung gehabt und die Waffe gezogen, wäre alles viel schneller gegangen. Das Dienstmädchen tat danach ihren Dienst und holte Frau Frieda Engel. Der Engel schien auf einer Gewitterwolke beheimatet zu sein. Ihre Stimme war wie die Ankündigung eines bevorstehenden Tiefdruckgebietes. Sie verzichtete darauf, mir den Gips zu schütteln. Seit wann dürfen Invalide Privatdetektiv werden? Sie werden doch wohl nichts gegen Randgruppen haben. Sie gehören schließlich auch zu einer. Ich muss doch sehr bitten. Ich bin keine Randgruppe. Sie gehören zur Spezies der Schwerreichen und die leben immer am Rand der Städte, dort, wo die Luft noch sauber ist und pro Person 2 Toiletten und 3 Badezimmer vorhanden sind. Ich habe Sie nicht hierher bestellt, um mich von Ihnen beleidigen zu lassen. Ich für Sie. Weshalb? Meine Beleidigungen sind gratis. Der Rest kostet Sie eine schöne Stange Geld. Mein Chauffeur ist heute nicht erschienen. Kann ich gut verstehen, Frau Engel. Vermutlich ist er zum Teufel gegangen. Ich bin sicher, dass er abgehauen ist. Zusammen mit meiner Stradivari. Sie haben eine Tochter? Eine Stradivari ist eine Violine. Erbaut vom berühmten Maestro Antonio Stradivari. Sie ist ein Vermögen wert. Das war's also. Der Verlust des Chauffeurs hielt sich in Grenzen. Entscheidend war die Geige. Nicht, dass Sie jetzt glauben, ich hätte noch nie etwas von Stradivari gehört. Schließlich hat auch unsereins manchmal aus Langeweile in einem Lexikon geblättert. Aber ich kannte Frauen wie diese Frieda Engel. Sie stellen sich Privatdetektive als ungebildete und ungehobelte Schläger vor, die trinkfest und mit verbeultem Trenchcoat in der schmutzigen Wäsche der anderen herumstöbern und die eigene monatelang nicht wechseln. Frau Engel führte mich in den Salon und stellte mir eine Whiskyflasche vor die Nase. Greifen Sie ruhig zu. Ich habe noch 2 in Reserve. Von Greifen kann leider keine Rede sein. Mein Dienstmädchen kann Ihnen behilflich sein. Danke, aber ein Strohhalm würde es auch tun. Sie läutete einen Strohhalm herbei. Ich saugte die Flasche halb leer. Frau Engel strahlte. Ich war jetzt in ihren Augen ein richtiger Schnüffler. Sie engagierte mich. Geld spielt keine Rolle. Das habe ich mir beinahe gedacht. Können Sie mir Ihren Chauffeur beschreiben? Ja. Er hat schwarze Haare, 2 Zentimeter über dem Kragen geschnitten. Und er hat Schuppen. Wissen Sie vielleicht auch noch die Länge seiner Augenwimpern? Ich bitte Sie. Ich sitze im Wagen nie neben dem Chauffeur. Ich verabschiedete mich und wollte das Dienstmädchen noch etwas fragen. Aber sie verstand wieder mal nix. Ich ging in mein Büro. Auf dem Bücherregal fand ich, was mir so lange gefehlt hatte. Die Zigaretten lagen in Mundhöhe. Neben meinem Schreibtisch stand die 1 Meter große Kerze, die angeblich 1000 Stunden brennen sollte. 10 gebrochene Finger sind noch lange kein Grund, mit allen Lastern aufzuhören. Als ich den Stummel ins Spielbecken fallen ließ, hörte ich ein Geräusch im Nebenraum. Ein junger Mann stöhnte. Helfen Sie mir, Maloney. Soweit ich sehe, sind Sie schon so gut wie tot. Das haben Sie gut beobachtet. Der Mann fiel um. Eine Schusswunde klaffte in seinem Rücken. Etwas oberhalb davon lagen eine Menge Schuppen. Noch weiter oben entdeckte ich seine schwarzen Haare. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, Gipsabdrücke vermeiden. Weshalb der Mann ausgerechnet Ihr Büro als letzten Aufenthaltsort gewählt hat? Nicht die Bohne. Bei mir kommt eine Unmenge von Gesindel vorbei. Steuerfahnder, Polizisten, Politiker und manchmal auch eine Leiche. Nur eine Putzfrau lässt sich nie bei mir blicken. An welchem Fall arbeiten Sie gerade, Maloney? Dümmer als die Frage ist nur noch Ihr Gesicht. Und das hat eine fatale Ähnlichkeit mit gewissen Missbildungen, die normalerweise nur bei Eidechsen vorkommen. Nur mal halblang, Maloney. Sie wollen doch nicht, dass ich Sie wegen Beamtenbeleidigung einbuchte. Die meisten Beamten sind eine Beleidigung für das Auge. Leider ist das nicht strafbar, sonst wären die Gefängnisse voll von Polizisten und anderen staatlichen Angestellten. Zur Sache, Maloney. Die Leiche hieß Fritz Wunder und war Chauffeur bei einer gewissen Frau Engel. Sagt Ihnen das was? Warten Sie mal. Gab es da nicht mal einen Engel, der an Wunder glaubte? Kann mich aber nicht daran erinnern, dass diese Wunder Fritz hießen. Muss wohl eines dieser bescheuerten Märchenbücher gewesen sein. Sie werden noch von mir hören, Maloney. Er ging, so wie Polizisten immer gehen, in Uniform. Zurück ließ er einen schlechten Eindruck und ein paar Informationen. Fritz Wunder starb am Blutverlust. Es musste schon ein paar Stunden her sein, seit auf ihn geschossen wurde. Weiß der Teufel, weshalb er in seinem Wagen als Schwerverletzter ausgerechnet zu mir fuhr. Von einer Stradivari erwähnte der Polizist nichts. Nun hatte ich also einen Fall und eine Leiche, aber keine Anhaltspunkte. Ich tat, was ich in solchen Fällen immer tue, trinken. Sam war nicht da, dafür ein junger Schnösel, der sich nach meinen Wünschen erkundigte. Sam hat mir viel von Ihnen erzählt. Sie sollen ja ein ganz toller Bursche sein in Ihrem Job. Soll ich Ihnen einen Strohhalm bringen? Damit würden Sie meiner Leber keinen und meinen Händen einen doppelten Gefallen tun. Üble Sache. Schlägerei? Ja, vier Typen, alle mit Eisenketten bewaffnet. Und die haben ausgerechnet auf Ihre Hände gezielt. Na klar, schließlich nennt man mich nicht umsonst die Eisenklaue. Donnerwetter. Ja, und das nur, weil ich in meiner Jugend mal 2 Kilo Eisen klaute. Darf ich Sie vielleicht um ein Autogramm bitten? Ich finde das nicht komisch, mein Junge. Ein gebildeter Affe. Ich knallte ihm meine rechte Gipshand unter sein Kinn. Es tat höllisch weh. Er verschwand hinter der Theke und gab einige Laute von sich, die mich an das Requiem von Mozart erinnerten. Ich schaute mich um und nahm befriedigt zur Kenntnis, dass einige Leute leise tuschelten. So bleibt man im Gespräch und die Jugend bewahrt ihren Respekt vor dem Alter. Dann ging ich wieder in mein Büro zum Bücherregal. Ich rauchte. Das Telefon klingelte. Ich stieß den Hörer von der Gabel und legte mich dann daneben flach auf den Boden. Die Polizei war eben bei mir. Was soll ich jetzt tun? Am besten geben Sie eine Annonce auf. Engel sucht Chauffeur ohne Schuppen. Das meine ich nicht, Maloney. Die Stradivari. Natürlich. Manchmal denke ich, dass das Ding so etwas wie ein Ersatz ist für Sie. Ist es auch. Ich besitze keine Stereoanlage. Ich habe da mehr an etwas Intimes gedacht. Wollen Sie mir etwa zu nahe treten? Wo denken Sie hin? Wer würde Ihnen schon zu nahe treten wollen? Ich wüsste da schon ein paar. Ja, ja, die Welt ist voll von Heiratsschwindlern. Soll ich Ihnen mal sagen, was Sie sind? Ich bat sie darum, es nicht zu tun. Sie tat es trotzdem. Manchmal wundere ich mich, woher diese Leute all die schmutzigen Wörter kennen. Vermutlich ist daran das Fernsehen schuld, dass durch diese miesen Serien den Wortschatz der besseren Gesellschaft mit einigen Wörtern aus der Anatomie bereichert. Das Ganze dauerte etwa eine Viertelstunde. Ich hörte ein wenig gelangweilt zu. Unsereins kennt da noch viel bessere Ausdrücke. Ich beendete ihr Gefluche mit einem verbalen Frontalangriff. Sie können ja nicht einmal einen Kandinsky von einer geblümten Tapete unterscheiden. Sie kennen Kandinsky? Und wie? Ich war ihm in Paris behilflich, als er seinen Verstand verlor. Hat 3 Wochen intensivste Nachforschungen gebraucht, um ihn wieder zu finden. Ich hoffe, dass Sie mir auch helfen können. Wird nicht leicht sein. Ihr Verstand ist wesentlich kleiner, als der von Kandinsky es war. Ich meine natürlich meine Stradivari. Keine Angst, ich habe da schon eine heiße Spur. Tatsächlich? Ja, mindestens 150 Grad. Ach, da ist noch etwas. Gülgün ist auch verschwunden. Was denn? Die berühmte Standpauke? Gülgün ist mein Dienstmädchen. Darf ich dreimal raten? Bitteschön. Gülgün hatte ein Verhältnis mit ihrer Stradivari. Falsch. Gülgün war die Geliebte von Lassie. Wieder falsch. Sie haben noch eine Chance. Gülgün war die Geliebte ihres Chauffeurs. Erraten. Ich saß ein wenig im Büro herum und überlegte, wo sich ein türkisches Dienstmädchen, das gerade ihren Geliebten erschossen hatte, wohl verstecken würde. Ich suchte zuerst im Kühlschrank und dann in der zweitobersten Schreibtischschublade. Dort fand ich einen verschimmelten Apfel und eine Eintrittskarte für die Fußballweltmeisterschaft in Mexiko 1968. War ein gutes Jahr damals, konnte mir jetzt aber auch nicht weiterhelfen. Dann öffnete ich den Schrank. Oh, entschuldigen Sie. Ich hatte keine Ahnung, wer die Frau war. Sie saß einfach nur da und gähnte. Es gibt Frauen, die wird man einfach nicht mehr los. Man denkt nichts Böses und plötzlich kriechen sie aus dem Schrank. Ich beschloss, demnächst eine Ladung Mottenkugeln zu kaufen. Ich wollte ja nicht schuld daran sein, wenn die Gute eines Tages, von Motten zerfressen, ein Bild des Jammerns abgegeben hätte. Danach kümmerte ich mich wieder um wichtigere Dinge. Bei Sam stand noch immer der junge Schnösel hinter der Theke. Sie wollen sich doch nicht etwa bei mir entschuldigen, Maloney? Wo denkst du hin? Eine Tracht Prügel hat noch nie jemandem geschadet. Schau nur mich an. Tausendmal berührt und tausendmal ist nix passiert. Ach, hören Sie mir mit dem verdammten Wort nix auf. Sie hätten wohl leichtes Spiel bei ihr gehabt. Bei wem? Na, bei der schönen Türkin, die eben hier war. Hab versucht, sie anzumachen. Hab ihr gesagt, dass ich gerne mal mit ihr in einem türkischen Bad schwitzen möchte. Und was hat sie geantwortet? Ich nix baden. Ich nix wollen schwitzen. Ich nix haben Deodorant. Ich ließ meinen Drink stehen und begann, sie zu suchen. Nach 2 Stunden traf ich sie in einem Park. Sie fütterte die Enten. Ich hoffe bloß, dass sie nicht auf die Tierchen schießen, Gülgün. Der Tierschutzverein ist schlimmer als die Polizei und Amnesty International zusammen. Ich nix versteh, ich nix. Ach, Sie sind's, Maloney. Ich wusste, dass Sie mich finden würden. Wenn Sie es kurz machen, kann ich mir nachher noch das Gurt-Nacht-Geschichtli im Fernsehen anschauen. Ich wollte ihn nicht erschießen. Tatsache ist, dass Fritz Wunder sein blaues Wunder in Form einer blauen Bohne erlebt hat. Wir wollten weg aus der Stadt, uns eine eigene Existenz aufbauen. Ich sagte ihm, dass ich nur mitkomme, wenn er die Stradivari mitlaufen lasse. Aus Startkapital. Der Traum von Glück und Reichtum. Eigentlich wäre Frau Engel ein sehr guter Anschauungsunterricht gewesen im Fach. Geld muss nicht glücklich machen. Ich bin lieber unglücklich am Swimmingpool, als unglücklich neben Putzlappen und Desinfektionsmitteln. Gehe ich recht in der Annahme, dass Ihr Freund da ein wenig anderer Meinung war? Wir trafen uns kurz, nachdem Sie bei Frau Engel waren. Er sagte, er mache sich nichts aus Geld. Zu viel Geld bringe Unglück. Er habe die Stradivari deshalb verschenkt. Es ist nicht zu fassen. Wir hätten endlich eine Chance gehabt. Und er verschenkt unser Glück. Und da haben Sie abgedrückt. Ich wollte es nicht. Ich hatte die Waffe bei Frau Engel gefunden und sie noch nie richtig in den Händen gehabt. Ich wollte Fritz drohen, damit er mir sagte, wo die Geige war. Er ging weg zu seinem Wagen. Ich rannte ihm hinterher, stolperte und da löste sich ein Schuss. Ich glaubte ihr und ließ sie bei den Enten. Wenn sie Glück hatte, würde die Polizei nicht auf ihre Spur kommen. Sie brauchte bloß Glück und einen Engel. Und dieser Engel brauchte bloß eine Stradivari, um wieder einigermaßen zufrieden zu sein. Wenn man den Normalzustand von Frau Engel mit zufrieden überhaupt umschreiben kann. Ich ging in eine Telefonzelle und blätterte im Telefonbuch. Dieser Fritz Wunder schien ein guter Junge gewesen zu sein. Und gute Jungs haben meist auch noch guten Kontakt zu ihrer Familie. So stand das jedenfalls meist in den Illustrierten der billigeren Sorte. Familie Wunder lebte in einer kleinen Wohnung im schmutzigeren Teil der Stadt. Vater Wunder ließ mich ein. Wissen Sie, aus dem Jungen hätte etwas werden können. Aber er machte sich nichts aus Geld. Er wollte bloß genug Geld zum Leben. Da rackert sich unser eins sein Leben lang ab, damit die Kinder mal was werden. Und die pfeifen dann einfach auf alles. Haben Sie ihn vor seinem Tod noch gesehen? Ja, er war noch da. Typisch Fritz, brachte für seine kleine Schwester ein Geschenk mit, eine Geige. Weiß der Teufel, was da wieder in ihn gefahren war. Dabei ist sie gut in der Schule, begabt. Vielleicht wird sie es einmal schaffen. Vielleicht erfüllt sie sich einmal unseren Traum vom Reichtum. Kann ich die Geige mal sehen? Tut mir leid, hab sie auf den Müll geschmissen. Die Kleine soll wichtigere Dinge lernen. Musik, wer wird schon reich als Geigerin? Nein, nein, das war wieder so eine idiotische Idee von dem Fritz. Er ruhe in Frieden. Ich ging und suchte draußen den Müll ab. In einem Hinterhof vernahm ich das Zupfen einiger Saiten. Ich schaute nach und fand ein Mädchen, das dem toten Fritz ähnlich sah. Sie strahlte und spielte eine scheußliche Kakophonie. Ich ließ sie weiterzupfen. Dann gab ich ihr noch den Rat, die Geige vor ihren Eltern zu verstecken. Sie zwinkerte mir verschwörerisch zu. Ich weiß nicht, ob sie mit ihrer Stradivari glücklich wurde. Ich weiß nur, dass ich damals eine Nacht bei Frau Engel verbrachte. Sie fluchte stundenlang und ich trank noch etwas länger. Am nächsten Morgen hatte sie ihre Stradivari vergessen und mir brummte der Schädel. So kriegt jeder das, was er verdient.